am Morgen hielten die hohen Priester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat, und banden Jesu und führten ihn hin und überantworteten ihn Pilato. Und Pilatus fraget ihn: Bist du der König der Jüden? Er antwortete und sprach: Du sagest. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, also dass sich auch Pilatus verwunderte. Er pflegte aber, ihn dann auf das Osterfest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehrten. Es war aber ein genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührischen, die ihm Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tät, wie er pfleget. Pilatus aber antwortet ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Jüden ausgebe? Denn er wusste, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester reizeten das Volk, dass er ihnen viel lieber Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortet wiederum und sprach: Was wollt ihr denn, dass ich tue dem, den ihr schuldiget, er sei der König der Jüden? Sie schrien aber mal: